CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 17. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. John D. Rockefeller, 1839 bis 1937. Wenn unvorstellbar großer Reichtum einen Namen hat, dann ist dieser Rockefeller. Heute würde das Vermögen von John D. Rockefeller etwa 200 Milliarden Dollar betragen. Ein Vielfaches dessen, was die reichsten Männer unserer Tage ihr Eigen nennen. Die Erinnerung an Rockefeller, diesen Self-Made-Milliardär, ist äußerst widersprüchlich. Einerseits ist er der skrupellose Geschäftsmann, der mit fragwürdigen Methoden in kaum 30 Jahren aus dem Nichts ein gewaltiges Wirtschaftsimperium aufgebaut hat. Andererseits ist er der engagierte Philanthrop, der die letzten 40 Jahre seines Lebens darauf verwendet hat, große Teile seines Vermögens wohltätigen Zwecken zu stiften. War diese Wohltätigkeit nur Ausdruck seines schlechten Gewissens? Eine Art Wiedergutmachung für das Unrecht, das er anderen angetan hat? Oder entsprang die Philanthropie seiner tiefsten Überzeugung und seiner Religiosität? Nun, so ganz hat noch kein Biograf, kein Historiker den Menschen John D. Rockefeller entschlüsseln können. Es lohnt sich daher, den Lebensweg dieses Mannes genauer zu betrachten. Der Reichtum ist John Davison Rockefeller nicht in die Wiege gelegt, als er am 8. Juli 1839 in Richford im Bundesstaat New York zur Welt kommt. Sein Vater William Avery Rockefeller ist ein Lebemann, der mit fragwürdigen Geschäften für das Auskommen der Familie sorgt. So verkauft er beispielsweise gutgläubigen Menschen ein Wässerchen, das angeblich Krebs heilen kann. Die Mutter, Eliza Davison, stammt aus einer wohlhabenden Farmerfamilie und hat William gegen den erklärten Willen ihrer Eltern geheiratet. Eine Entscheidung, die sie später des Öfteren bereut haben dürfte. Denn der Mann ist oft monatelang unterwegs, um seine Quacksalbermittelchen zu verkaufen, macht mit Affären von sich reden und soll sogar in Bigamie gelebt haben. Trotz allem bringt John seinem Vater Bewunderung entgegen und schaut sich einiges von dessen Geschäftstüchtigkeit ab. So verleiht er schon als Schuljunge seine Ersparnisse und kassiert dafür Zinsen. Stolz stellt er fest, dass er damit genauso viel verdient hat, wie ihm der Nachbar für 10 Tage harte Arbeit bei der Kartoffelernte bezahlt. Auf seinen Charakter hat aber die Mutter einen noch prägenderen Einfluss. Als nüchtern, sparsam und religiös wird sie beschrieben, Attribute, die auch zu John D. Rockefeller passen. Als John 14 Jahre alt ist, lässt sich die Familie nahe der Stadt Cleveland in Ohio nieder. Dort besucht er die High School und macht im Anschluss einen 3-monatigen Buchhalterkurs. Eine Universität wird John D. Rockefeller nie besuchen. 1855, er ist gerade 16 Jahre alt, findet er eine erste Anstellung als Hilfsbuchhalter bei Hewitt and Tuttle, einer Handelsgesellschaft für landwirtschaftliche Produkte. Die Inhaber sind von der Sorgfalt und Beharrlichkeit, die der junge Rockefeller an den Tag legt, angetan und übertragen ihm bald immer mehr Verantwortung. Rockefeller wird später über diese Lehrjahre sagen, dass er in 3 Jahren bei Hewitt and Tuttle so viel über das Wesen des Geschäftemachens gelernt habe, wie andere Leute in 3 Jahrzehnten nicht. Seit seinem ersten Arbeitstag führt er auch über seine privaten Ausgaben detailliert Buch. Die bis heute erhaltenen Aufzeichnungen zeigen, dass er sehr sparsam haushaltet und von Anfang an 1/10 seines Einkommens spendet. Vorzugsweise der Clevelander Baptistenkirche, an deren Gemeindeleben er regen Anteil nimmt. Als ihm eine Gehaltserhöhung verwehrt wird, wagt Rockefeller einige Monate vor seinem 20. Geburtstag den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit Erfolg. Schon im ersten Jahr erzielt seine Firma durch den Handel mit Fleisch und Getreide einen Umsatz von knapp einer halben Million Dollar und einen angesichts des hart umkämpften Marktes anständigen Gewinn von mehr als 4.000 Dollar. Die Geschäfte laufen mit jedem Jahr besser, zumal nach Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen. Da bringt ihn sein Partner Samuel Andrews auf die Idee, auch ins Ölgeschäft einzusteigen. Erdöl ist seit Jahrhunderten bekannt, doch wusste bislang niemand etwas damit anzufangen. Das ändert sich, als der Chemieprofessor Benjamin Silliman ein Verfahren entwickelt, mit dem man Rohöl durch Destillation viele nützliche Produkte abgewinnen kann. Kerosin zur Verwendung als Lampenöl etwa oder Paraffin zur Herstellung von Kerzen. Silliman ist es auch, der den Vorschlag macht, Erdöl durch gezielte Bohrungen an die Oberfläche zu holen. Als es im Jahr 1859 dem Ingenieur Edwin Drake gelingt, in Titusville im Nordwesten Pennsylvanias eine ertragreiche Ölquelle zu erschließen, löst die Nachricht auf der Stelle einen Ölboom aus. In Cleveland, das nicht weit von den Ölfunden entfernt liegt, entstehen bald die ersten Raffinerien. Nach anfänglicher Skepsis lässt sich Rockefeller vom gewaltigen Marktpotenzial überzeugen. Brennöl für alle Lampen in jedem Haushalt im ganzen Land. An die Stelle von teurem Walöl, das Wohlhabenden vorbehalten ist, soll günstiges Kerosin für jedermann treten. 1863 errichtet Rockefeller gemeinsam mit Partnern eine erste eigene Raffinerie, die er in den nächsten 2 Jahren zur größten und profitabelsten in ganz Cleveland macht. Dabei kommen ihm seine Rechenkünste und sein Sinn für Sparsamkeit zugute. Anders als viele Konkurrenten, die nur am Kerosin interessiert sind, verwertet seine Raffinerie auch alle anderen aus dem Rohöl gewonnenen Nebenprodukte, wie beispielsweise Teer oder Schmierstoffe. Rockefeller ist ein stattlicher Mann. Nicht übermäßig groß, aber mit kraftvollen Schultern und einem breiten Nacken. In seinem Gesicht prangt ein imposanter Schnurrbart. Seine kleinen, stechenden Augen wirken auf Beobachter, als könnten sie Menschen und Dinge durchschauen, ohne preiszugeben, was sie dabei gesehen haben. 1864 heiratet der 25 Jahre alte Rockefeller Laura Celestia Spellman, die aus einer angesehenen Geschäfts- und Politikerfamilie Clevelands stammt. Laura hat einen Universitätsabschluss und Rockefeller sagt später über sie, sie war eine ungewöhnlich kluge Frau. Ohne ihren scharfsinnigen Rat wäre ich heute ein armer Mann. Die beiden werden zusammen 4 Töchter und einen Sohn, John D. Jr., haben. Seine Familie und seine Kirchengemeinde werden zeitlebens Anker und Rückhalt des ansonsten emsig an seinem geschäftlichen Erfolg arbeitenden Rockefeller sein. Nachbarn und Freunde beschreiben ihn als ruhigen, bescheidenen und gläubigen Mann, der das sonntägliche Picknick hochhält und seine Abende mit einem Brettspiel und einem Glas Cider verbringt. Seine Konkurrenten lernen Rockefeller bald aber von einer ganz anderen Seite kennen. Am 10. Januar 1870 wird der Firmenname ins Handelsregister eingetragen, der so untrennbar mit Rockefellers Aufstieg zu Reichtum und Macht verbunden ist: Standard Oil Company. Aktionäre der ersten Stunde sind neben Rockefeller seine Kompagnons Samuel Andrews und Henry M. Flagler sowie sein Bruder William. Im Jahr der Gründung kontrolliert Standard Oil rund 1/10 der Raffineriekapazität in den USA. Keine 10 Jahre später werden es mehr als 90% sein. Standard Oil hat praktisch ein Ölmonopol erlangt. Wie hat Rockefellers Unternehmen diesen raketenartigen Aufstieg geschafft? Fragt man ihn selbst, war alles nur eine Frage geschäftlichen Geschicks. Er hat gut gewirtschaftet, klug verhandelt und sich bietende Chancen genutzt. Seine Konkurrenten dagegen sind empört. Mit Einschüchterungen, Erpressung und sonstigen unlauteren Praktiken habe Rockefeller sie zur Aufgabe gezwungen. Und in der Tat, die Methoden von Rockefeller und Standard Oil sind alles andere als fein. Standard Oil kann sich innerhalb von 3 Jahren fast alle Raffinerien in Cleveland einverleiben. Gut geführten Betrieben macht Rockefeller durchaus attraktive Übernahmeangebote. Und nicht wenige seiner Konkurrenten werden zu loyalen Standard Oil-Mitarbeitern, die zudem als Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft teilhaben. Andere Raffineriebesitzer setzt er aber so unter Druck, dass diesen nur noch die Wahl bleibt, Konkurs anzumelden oder günstig an Standard Oil zu verkaufen. Gleichzeitig erlangt Rockefeller Einfluss auf die wichtigsten Ölförderer, Transportunternehmen und Pipeline-Gesellschaften. Und so erreicht Standard Oil nach und nach auch an den übrigen Raffineriestandorten wie New Jersey oder Pittsburgh eine unangefochtene Vormachtstellung. Im Frühjahr 1878 stammen von 36 Millionen Fass Öl nicht weniger als 33 Millionen aus den Raffinerien von Standard Oil. Nun, da Rockefeller eine Monopolstellung erobert hat, geht es um die Konsolidierung der im ganzen Land verstreuten Firmen. Zu diesem Zweck gründet er 1882 in Ohio den Standard Oil Trust, eine Art Holdinggesellschaft. Rockefeller hält zwar nur rund 1/4 der Anteile, steht aber an der Spitze eines Ausschusses von 9 Treuhändern, der die Geschicke der Firma lenkt. Auch als Präsident von Standard Oil zieht es Rockefeller vor, im Verborgenen zu agieren. Selbst mit seinen engsten Mitarbeitern teilt er nur so viele Informationen, wie diese unbedingt für ihre Aufgaben benötigen. Auf diese Weise will er die Gefahr minimieren, dass sie versehentlich oder wissentlich Geschäftsgeheimnisse der Standard Oil ausplaudern, beispielsweise in einem der zahlreichen Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen geführt werden. Nach dem Vorbild von Standard Oil bilden sich bald auch in anderen Industrien marktbeherrschende Trusts unter Führung von Männern, die Rockefeller in ihrem Geschäftsgebaren in nichts nachstehen. Die Protzerei und der Luxus, den sich diese Stahl-, Fleisch- oder Eisenbahnbarone leisten, sind dem zurückgezogen und bescheiden lebenden Rockefeller allerdings völlig fremd. Und doch ist er es, der im Brennpunkt des öffentlichen Zorns steht und als Riesenkrake geschmäht wird. Denn schließlich ist es ihm als erstem gelungen, eine ganze Industrie zu monopolisieren und zum reichsten Mann Amerikas aufzusteigen. Immer lauter werden in den Zeitungen und in der Öffentlichkeit die Forderungen, solch geballter wirtschaftlicher Macht Einhalt zu gebieten, bis schließlich der amerikanische Kongress sich des Themas annimmt und im Jahr 1890 den Sherman Antitrust Act verabschiedet. Rockefeller und Standard Oil werden sogleich vor dem obersten Gericht in Ohio verklagt, gegen die Antimonopolgesetze verstoßen zu haben. In einem aufsehenerregenden Prozess legen verbitterte Konkurrenten dar, mit welch unlauteren Methoden Standard Oil die Kontrolle über den Markt erringen konnte. Rockefeller seinerseits zeichnet zu seiner Verteidigung ein ganz anderes Bild. Standard Oil war ein barmherziger Engel, der vom Himmel herniederfuhr und sagte: »Komm in die Arche, bring dein Gerümpel mit, wir tragen das Risiko.« Auch hätten die Bürger durch Standard Oil nur Vorteile, wie die über die Jahre stark gefallenen Kerosinpreise belegen. Die Richter in Ohio bleiben von solchen Rechtfertigungsversuchen unbeeindruckt und verfügen im Jahr 1892 die Auflösung des Standard Oil Trusts. Ist Rockefeller damit am Ende? Verliert Standard Oil seine Monopolstellung? Mitnichten. Rockefellers Juristen ersinnen immer neue Finessen, um Standard Oil als Unternehmensgruppe unter der Führung von John D. Rockefeller zusammenzuhalten. Mal werden Strohmänner zwischengeschaltet, dann wieder ändert New Jersey auf sein Betreiben hin die Gesetze. Überhaupt ist es bei Standard Oil in jenen Jahren gang und gäbe, Politiker gefügig zu machen. Erst 1911 wird der oberste Gerichtshof der USA endgültig die Zerschlagung von Standard Oil in 34 Einzelgesellschaften durchsetzen. Dem Vermögen Rockefellers schadet dies nicht, im Gegenteil. Als die Aktienkurse der neu entstandenen Einzelfirmen in die Höhe schnellen, beläuft sich sein Vermögen auf die unvorstellbare Summe von 900 Millionen Dollar. Rockefeller erlebt das Ende von Standard Oil nur noch als Zuschauer. Denn er hat sich bereits Ende 1896 im Alter von nur 57 Jahren aus der aktiven Geschäftsführung zurückgezogen. Über die Gründe für dieses frühe Ausscheiden ist wenig bekannt. Vielleicht wollte er nicht weiter um den Ruf seiner Familie fürchten müssen. Vielleicht hatte er Angst um seine Gesundheit, da die ständigen öffentlichen Anfeindungen auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen waren. Und so lernt die Welt nach 1900 einen ganz anderen Rockefeller kennen. Einen bescheidenen Gentleman, der das öffentliche Rampenlicht nach wie vor meidet und seine Zeit und sein Geld der Wohltätigkeit widmet. In der ehemaligen Standard Oil Zentrale hat Rockefeller ein Büro eingerichtet, von dem aus er seine philanthropischen Aktivitäten steuert. Ein Stab professioneller Mitarbeiter prüft die Anträge, die etwa Hilfsorganisationen und Bildungseinrichtungen stellen. Gefördert werden dann die vielversprechendsten Projekte, wobei stets Rockefellers Credo gilt, Wohltätigkeit ist schädlich. Es sei denn, sie hilft dem Empfänger, von ihr unabhängig zu werden. Bei manchen Organisationen, die Rockefeller mit Spenden bedenkt, kommt es anfangs zu heftigen internen Auseinandersetzungen, ob man das vermeintlich schmutzige Geld dieses skrupellosen Geschäftemachers überhaupt annehmen dürfe. Doch mit der Zeit verschwinden solche Bedenken immer mehr aus dem Bewusstsein. Rockefeller wird zugestanden, es ehrlich zu meinen. Insgesamt wird Rockefeller bis zu seinem Tode mehr als eine halbe Milliarde Dollar stiften. Zu den bedeutendsten Aktivitäten zählt die Neugründung der Universität von Chicago, heute eine der renommiertesten US-amerikanischen Hochschulen. In New York finanziert er das Rockefeller Institute of Medical Research, das beispielsweise an Impfstoffen gegen Gelbfieber oder Kinderlähmung forscht. 1902 gründet er das General Education Board, das vor allem die Bildungschancen, aber auch die allgemeinen Lebensumstände der Schwarzen in den Südstaaten verbessern soll. Dieses Programm ist so erfolgreich, dass es am Ende sogar durch die amerikanische Regierung übernommen wird. Im Jahr 1913 schließlich ruft er die Rockefeller Foundation ins Leben, deren Stiftungszweck in der Förderung des Wohlergehens der gesamten Menschheit besteht. Präsident des Stiftungsrates wird sein Sohn John D. Jr., der die philanthropische Arbeit über den Tod des Vaters hinaus fortführen wird. Doch Rockefeller spendet nicht nur im großen Stil, sondern auch im kleinen. In Not geratene Jugendfreunde unterstützt er genauso wie bedürftige Mitglieder seiner Kirchengemeinde. Und als alter Mann ist er bekannt dafür, dass er, wo immer er hingeht, jedem Kind eine 10-Cent-Münze schenkt. Seit er im Ruhestand ist, lebt Rockefeller abwechselnd auf seinen Anwesen in Cleveland, New York und Florida. Jeden Tag spielt er mehrere Stunden Golf. Oft genießt er es, mit Staubbrille und Rennfahrermütze im offenen Auto durch die Landschaft zu fahren. Was Musik und Kultur angeht, bleibt er desinteressiert wie eh und je. Am 23. Mai 1937 stirbt er schließlich im biblischen Alter von 97 Jahren. Die meisten seiner Zeitgenossen haben Rockefeller die Wandlung vom skrupellosen Geschäftsmann zum selbstlosen Wohltäter geglaubt. Ob er selbst dabei Hintergedanken hegte? Wir wissen es nicht. Am Ende ist er seinen amerikanischen Landsleuten in guter Erinnerung geblieben, vor allem auch, weil er eine ganz besondere Dynastie gründete. Eine Dynastie, die sich der Philanthropie verschrieben hat. Über viele Generationen werden die Rockefellers sein Werk fortführen. Bis heute. Carl Benz, 1844 bis 1929. Er Erschrocken springen die Mannheimer Bürger zur Seite, als in den frühen Morgenstunden des 5. August 1888 eine Kutsche ohne Pferde an ihnen vorbeirattert. Verschlafen reiben sie sich die Augen, denn das, was sie da sehen, kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Bertha Benz, die Frau des ortsansässigen Tüftlers Karl Benz, sitzt zusammen mit ihren beiden Söhnen Eugen und Richard auf dem Bock einer Kutsche, die sich ohne Pferd fortbewegt, und winkt den verdutzten Mannheimern fröhlich zu. Geschickt lenkt sie das Gefährt aus der Stadt hinaus und bricht mit den beiden Jungen zur ersten Fernfahrt in der Geschichte des Automobils auf. Von Mannheim nach Pforzheim soll die Reise gehen. Heute ist die Strecke in gut einer Stunde zurückzulegen. Vor über 100 Jahren benötigt das unternehmungslustige Trio für diese Fahrt einen ganzen Tag. Erst am Abend erfährt Karl Benz vom Wagemut seiner Frau. Per Telegramm teilt sie ihm mit: Erste Fernfahrt ist gelungen, sind gut in Pforzheim angekommen. Geboren wird der Erfinder des Automobils, Karl Friedrich Benz, am 25. November 1844 als Sohn des Lokomotivführers Hans Georg Benz und dessen Frau Josephine in Mühlburg bei Karlsruhe. Der Vater hatte sich auf dem offenen Führerstand der Lokomotive schon häufig schlimme Erkältungen zugezogen, doch im Frühjahr 1846 will der schlimme Husten einfach nicht mehr vergehen. Was zunächst nach einer hartnäckigen Bronchitis aussieht, entpuppt sich schließlich als Lungenentzündung, an der Hans-Georg Benz am 21. Juli im Alter von 36 Jahren stirbt. Von nun an ist Josephine Benz mit ihrem kleinen Sohn allein. Sie kümmert sich vorbildlich um das Kind und will ihm die bestmögliche Ausbildung zuteilwerden lassen. Da Karl sehr wissbegierig und intelligent ist, kann er ab 1853 das Lyzeum in Karlsruhe besuchen. Bereits mit 15 Jahren bewirbt er sich an der Polytechnischen Hochschule, denn sein größtes Interesse gilt den technischen Errungenschaften seiner Zeit, wie der Dampfmaschine, der Eisenbahn und den Dampfschiffen. Er besteht die Aufnahmeprüfung mit Bravour und studiert mit großem Erfolg. Vor allem Professor Ferdinand Rethenbacher imponiert Karl während seiner Zeit an der Hochschule sehr und prägt ihn für sein ganzes Leben. Rethenbacher, der Begründer des theoretischen Maschinenbaus, beschäftigt sich schon zu dieser Zeit mit der Entwicklung einer Verbrennungskraftmaschine. Diese Versuche sind es, die Karl Benz viele Jahre später dazu motivieren, eine Antriebsmaschine zu entwickeln, die ohne Dampf funktioniert. Doch nach seinem Studienabschluss nimmt Karl Benz 1864 erst einmal eine Stelle als Schlosser bei der Karlsruher Maschinenfabrik an, wo er die kommenden 2 Jahre in Lohn und Brot steht. Seine zweite Arbeitsstelle ist in Mannheim bei der Firma Schweizer. In dem Unternehmen, das auf die Herstellung von Präzisionswerkzeugen spezialisiert ist, arbeitet Benz zunächst als Zeichner, kann im Laufe der Zeit aber zum Konstrukteur aufsteigen. Seinen ersten nennenswerten beruflichen Erfolg hat Karl Benz 1869 in Pforzheim. Er wird im Eisenwerk der Gebrüder Benckiser als Werksleiter und Brückenkonstrukteur eingestellt. In Pforzheim lernt er auch Bertha Ringer, die Tochter eines großen Bauunternehmers, kennen. Der inzwischen 26-jährige Karl verliebt sich Hals über Kopf in das 21-jährige Mädchen und hält bald um ihre Hand an. Am 20. Juli 1872 geht sein Wunsch in Erfüllung. Er führt seine Angebetete vor den Traualtar. Die Ehe der beiden ist sehr glücklich. Bertha interessiert sich sehr für die Versuche ihres Mannes und unterstützt ihn nach Leibeskräften. Gemeinsam haben Karl und Bertha 5 Kinder, die beiden Söhne Eugen und Richard sowie die Töchter Clara, Tilde und Ellen. Beruflich hatte Karl Benz schon vor der Hochzeit mit Bertha den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Zusammen mit dem Mechaniker August Ritter gründet er 1871 seine erste eigene Firma. Auf dem Firmengebäude, nichts anderes als ein Holzschuppen, prangt in großen Lettern Karl Benz und August Ritter, mechanische Werkstätte. Aber die beiden halten es nicht lange zusammen aus. Heftige Meinungsverschiedenheiten sind an der Tagesordnung, sodass Karl Benz bereits nach einem Jahr die Anteile von August Ritter zurückkauft und alleiniger Inhaber des Unternehmens wird, das er kurzerhand in Karl Benz Eisengießerei und mechanische Werkstätte umbenennt. Benz hofft, am anhaltenden Bauboom in der Region zu partizipieren und stellt in erster Linie Werkzeuge her, die auf Großbaustellen benötigt werden. Doch der Erfolg bleibt aus. Als Karl das Dilemma erkennt, analysiert er den Bedarf in seiner Region aufs Neue und stellt von diesem Zeitpunkt an hydraulische Maschinen her, die zur Tabakverarbeitung genutzt werden können. Tabak ist im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert eine beliebte Sonderkultur, die vom Nordschwarzwald bis ins Neckartal angebaut wird. »1877 brechen harte Zeiten an. Eine Wirtschaftskrise macht der gesamten Region zu schaffen. Aufträge bleiben aus. Und Karl Benz kann seine Maschinen nicht mehr verkaufen. Ihm droht der Konkurs. Alle seine Maschinen und Werkzeuge werden zwangsversteigert. Lediglich das Grundstück, auf dem seine kleine Firma steht, darf er behalten.« Karl Benz muss sich etwas einfallen lassen, wenn er weiterhin selbstständig tätig bleiben will. Da besinnt er sich auf seinen ehemaligen Professor Ferdinand Rethenbacher und beginnt mit der Konstruktion eines Gasmotors, der unabhängig von Dampf funktionieren soll. Aber auch andere findige Tüftler hatten sich in der Zwischenzeit dieser Herausforderung gestellt. Nikolaus August Otto hatte seinen Viertaktmotor zum Patent angemeldet. Keine gute Nachricht für Karl Benz. Denn seine Versuche durften sich nicht mit Ottos Patent überschneiden. Wäre dies der Fall gewesen, hätten ihm neben einer empfindlichen Strafe auch hohe Lizenzzahlungen gedroht. Sofort macht sich Benz deshalb daran, einen Zweitaktmotor zu entwickeln. Und schnell hat er den zündenden Einfall. Zwei getrennte Pumpen, eine für Luft und eine für Gas, sollen die Zylinder antreiben. Nur 2 Jahre benötigt Karl Benz, dann ist ihm der Geniestreich geglückt. Am Silvesterabend 1879 springt sein Motor erstmals an. Aber die Freude über den Erfolg wird von dunklen Wolken überschattet. Geldsorgen plagen die Familie Benz. Da Karl in den vergangenen Monaten ausschließlich an seiner neuen Erfindung gearbeitet hatte, stand die Familie inzwischen auch kurz vor dem privaten Ruin. In dieser schwierigen Situation kommt Karl Benz der Fotograf Emil Bühler zur Hilfe. Dieser ist davon überzeugt, dass der von Benz erfundene Motor eine große Zukunft hat und stellt die nötigen finanziellen Mittel für die Weiterentwicklung zur Verfügung. 1881 steigt Bühler als stiller Teilhaber in die Firma von Karl Benz ein, die sie Mannheimer Gasmotorenfabrik nennen. Aber die immer neuen Versuche, den Motor weiterzuentwickeln, verschlingen ein Vermögen. Als sich auch Bühlers finanzielle Mittel dem Ende zuneigen, wird die Gasmotorenfabrik im Oktober 1882 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Karl Benz ist nun nur noch einer von 9 Aktionären, die Anteile an seiner Firma halten. Da seine finanziellen Mittel noch immer sehr beschränkt sind, kann er sich lediglich 5% der Aktien an seiner einstmals eigenen Firma sichern und hat im eigenen Unternehmen plötzlich nichts mehr zu sagen. Für den findigen Tüftler ein unerträglicher Zustand. Im Januar 1883 verkauft er deshalb seine Anteile an der Gasmotorenfabrik in Mannheim AG an die anderen Teilhaber. Doch der Name Karl Benz hat sich inzwischen herumgesprochen. Und so fällt es ihm nicht schwer, noch im selben Jahr neue Partner zu finden, die bereit sind, wieder ein Unternehmen mit ihm zusammen aufzubauen. Friedrich Wilhelm Esslinger und Max Rose steigen in die Benz und Company Rheinische Gasmotorenfabrik ein. Von nun an laufen die Geschäfte ganz gut. Benz überarbeitet seinen Motor zum wiederholten Male und schon 1886 können neue Fabrikgebäude bezogen werden. In den folgenden 4 Jahren werden über 300 Benz-Motoren verkauft. Ein Erfolg, auf den Karl Benz nach all den Tiefschlägen der Vergangenheit selbst kaum zu hoffen gewagt hatte. Doch in der Zwischenzeit hat sich noch etwas anderes ereignet. Es war bekannt geworden, dass Otto das Patent für den Viertaktmotor entzogen werden soll. Für Benz die große Chance. Plötzlich sieht er sich seinem großen Traum ganz nahe. Er will einen Motor entwerfen, der so leicht ist, dass er zum Antrieb von Fahrzeugen genutzt werden kann. Sein Zweitakter ist dafür aufgrund seiner Größe und seines Gewichts denkbar ungeeignet. Unermüdlich tüftelt und konstruiert Karl Benz nun an der Verwirklichung seines Kraftwagens. Bereits im Frühjahr 1885 hatte er erste Konstruktionspläne für einen dreirädrigen Motorwagen entworfen, der sich ohne von Pferden gezogen zu werden auf der Straße fortbewegen können sollte. Als ein halbes Jahr später der erste fahrbare Motorwagen bereitsteht, behält Karl Benz seinen Durchbruch aber zunächst für sich. Erst im Januar 1886 meldet er sein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent an. Benz hatte die Patentanmeldung deshalb hinausgezögert, weil er erst ganz sicher sein wollte, dass Otto keine Rechte mehr geltend machen konnte. Aber auch andere Erfinder sind zu dieser Zeit in der Kraftfahrzeugentwicklung tätig. Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach hatten bereits vor Karl Benz ein Zweirad zum Patent angemeldet. Mit seinem Dreirad, das mit einer breiten Sitzbank, ähnlich einem Kutschbock, ausgestattet ist, ist Karl Benz aber der Erste. Auch verfügt sein Gefährt über ein ausgefeiltes Bremssystem und einen neu entwickelten Vergaser. Im Sommer 1886 stellt Karl Benz seinen Motorwagen zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Die Mannheimer reagieren verhalten. Es ist zwar nett anzusehen, wie sich die Kutsche ohne Pferde fortbewegt, aber wirklich überzeugt sind sie von dieser Erfindung nicht. Aber Karl lässt sich davon nicht irritieren. Er tüftelt, konstruiert und baut weiter an neuen Fahrzeugen. Vier weitere Patente erhält er bis 1888. Doch auf große Fahrt traut er sich mit keinem seiner Motorwagen. Bertha, die unternehmungslustige Ehefrau des Erfinders, kann es nicht mehr ertragen, dass dem neuen Gefährt ihres Mannes nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Kurzerhand beschließt sie deshalb, der ganzen Welt zu beweisen, welch wertvolle Errungenschaft der Motorwagen für die Menschheit ist. So kommt es am 5. August 1888 zu der legendären Fahrt von Bertha und ihren beiden Söhnen, die sie von Mannheim nach Pforzheim führt. Der Motorwagen legt die Strecke ohne größere Schwierigkeiten zurück. Zwar müssen die Reisenden häufig Kühlwasser nachfüllen, an steilen Stellen schieben und das für den Antrieb benötigte Benzin in Apotheken kaufen, aber das alles stört das aufgeweckte Trio nicht. Sie sind stolz, beweisen zu können, dass die Erfindung des geliebten Ehemannes und Vaters durchaus ihre Berechtigung hat. Doch obwohl alle Zeitungen von der Fahrt der verrückten Frau Benz berichten, ist das Interesse am Motorwagen in Deutschland verhalten. Nur ins benachbarte Frankreich lässt sich ab und an ein Fahrzeug verkaufen. 1890 kommt es zum Bruch zwischen Karl Benz und seinen Mitgesellschaftern. Max Rose und Friedrich Wilhelm Esslinger verstehen nicht, warum sich Benz nach wie vor mit der Weiterentwicklung des Automobils beschäftigt, obwohl sich ihrer Meinung nach längst gezeigt hat, dass es für dieses Gefährt in Deutschland keinen Markt gibt. Aber Karl Benz findet bald neue Partner. Friedrich von Fischer und Julius Ganz unterstützen Benz im kaufmännischen Bereich und beim Vertrieb der Fahrzeuge. Der Tüftler hat so den Rücken frei, um sich voll und ganz seiner Arbeit in der Werkstatt zu widmen. Im Februar 1893 gelingt Karl Benz der Durchbruch. Er erhält das Patent für eine Achselschenkellenkung, die es ermöglicht, auch vierrädrige Wagen vom Kutschbock aus zu steuern. Diese Lenkung wird in das neue 3 PS starke Modell Victoria eingebaut, das sich als erster Verkaufsschlager erweist. Nicht unerheblich am Erfolg dieses Wagens beteiligt ist Theodor von Liebig, dem es 1894 gelingt, eine über 900 Kilometer lange Strecke damit zurückzulegen. Eine Fahrleistung, die als Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Victoria gilt. Von nun an geht es Schlag auf Schlag. Neben immer neuen Automobilmodellen mit den klangvollen Namen Phaeton, Landauer und Brake, allesamt nach bekannten Kutschenfabrikaten benannt, entwickelt Carl Benz 1894 den ersten Omnibus und das erste Serienautomobil mit dem Namen Velo. Zum Preis von 2000 Mark können sich dieses Luxusgefährt nur gut betuchte Bürger leisten. Umso erstaunlicher ist es, dass das Velo bis 1902 rund 1200 Mal verkauft werden kann. Benz ist nun der größte Automobilhersteller der Welt. Doch diese Stellung kann er nicht lange behaupten. Die Konkurrenz im In- und Ausland schläft nicht und vor allem Wilhelm Maybach mit seinem Rennwagen Mercedes macht Benz das Leben schwer. Notgedrungen muss sich auch Carl Benz mit der Entwicklung eines Rennwagens beschäftigen. Nach internen Querelen im eigenen Unternehmen und seinem kurzzeitigen Austritt aus der Firma gründet er 1903 im Alter von 60 Jahren in Ladenburg ein neues Unternehmen, C. Benz Söhne. Hier arbeitet er zunächst zusammen mit seinem Sohn Eugen, während Richard erst 1908 von der Benz AG aus Mannheim nach Ladenburg folgt. 1909 wird der Öffentlichkeit der 200 PS starke Rennwagen Blitzen-Benz präsentiert. Bis 1919 hält dieses Fahrzeug mit einer Spitzengeschwindigkeit von 228 km/h den absoluten Weltrekord. Als Carl Benz 1912 aus seinem Unternehmen ausscheidet, weiß er es bei seinen beiden Söhnen in guten Händen. Obwohl er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzieht, verleiht ihm die Technische Hochschule Karlsruhe anlässlich seines 70. Geburtstags den Ehrendoktortitel. Eine Auszeichnung, die der ehemalige Student dieser Hochschule gerne annimmt. Ein letzter Höhepunkt seines Lebens ist der Zusammenschluss der Daimler- und Benz-Werke im Mai 1924, die 1926 in Daimler-Benz AG umfirmieren. In diesem neuen Unternehmen erhält Carl Benz einen Sitz im Aufsichtsrat, den er bis zu seinem Tode am 4. April 1929 innehat. Mit seinem Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb schrieb Carl Benz Industriegeschichte. Diese Erfindung machte ihn zu einem der bedeutendsten Pioniere in der Geschichte des Automobils. Kein anderer hat die Entwicklung der menschlichen Mobilität so nachhaltig beeinflusst wie der deutsche Maschinenbauingenieur Carl Benz. Thomas Alva Edison, 1847 bis 1931. Kaum ein Musikstück wurde in den vergangenen 200 Jahren so häufig gespielt wie Eine kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Doch niemand weiß, wie es klang, als diese Nachtmusik zum ersten Mal aufgeführt wurde oder wie sich Mozarts Stimme anhörte. Oder auch die Stimmen von Abraham Lincoln, Napoleon oder Michelangelo. Denn über Jahrtausende konnten die Menschen Gedanken nur festhalten, indem sie sie niederschrieben. Die Aufzeichnung von Geräuschen war unmöglich. Erst einem amerikanischen Erfinder gelang es, auch Geräusche zu verewigen. Allein das hätte Thomas Alva Edison schon den Ruf eines Genies eingebracht. Doch der amerikanische Tüftler produzierte wie am Fließband bahnbrechende Neuerungen. So gehen beispielsweise die Glühbirne und unterschiedliche Telegrafen auf sein Konto. Außerdem legte er den Grundstein für ein Industrieimperium, das noch heute zu den größten der Welt zählt: General Electric. Thomas Alva Edison wird am 11. Februar 1847 in einem Dorf im amerikanischen Bundesstaat Ohio geboren. Er ist das siebte Kind von Nancy und Samuel Edison. Der Vater, ein Gastwirt und Holzhändler, der seine Heimat Kanada aus politischen Gründen verlassen hatte, ist ein politischer Hitzkopf, der immer wieder in Diskussionen und Auseinandersetzungen verwickelt wird. Die Mutter stammt aus einer religiösen Familie und interessiert sich sehr für Literatur und Wissenschaft. Eine Neigung, die vor allem dem jüngsten Sohn Thomas Alva zugutekommen soll. Al, wie der Junge von seiner Familie genannt wird, ist der Liebling der Mutter, ein zartes Kind, das immer wieder kränkelt. Er hat große blaue Augen und einen blonden Haarschopf auf einem Kopf, der so groß ist, dass der Dorfarzt zunächst eine Gehirnentzündung vermutet. Die Eltern haben allen Grund, sich um den kleinen Al zu sorgen. Drei seiner Geschwister sterben früh und auch Al ist oft krank. Dazu kommt, dass der Junge kaum Spielgefährten hat, weil er schon als Kind lieber alleine bastelt, als sich mit seinen Altersgenossen in den Wäldern und Feldern der Umgebung herumzutreiben. Bei den Nachbarn gilt er, seit er in der väterlichen Scheune ein kleines Feuer entfacht hatte, als schwieriges Problemkind. Die Flammen waren außer Kontrolle geraten und hatten die ganze Scheune in Brand gesetzt. Al wird mit einer öffentlichen Tracht Prügel auf dem Marktplatz bestraft. Und das, obwohl der Junge gar keine böse Absicht gehegt hatte. Er wollte das Feuer lediglich beobachten, um daraus Rückschlüsse auf dessen Wirkungsweise ziehen zu können. Doch damit stößt er in seiner Umgebung auf wenig Verständnis. Und auch in der Schule hat es Al nicht leicht. Am Ende wirft ihn ein Lehrer mit der Begründung hinaus, der Knabe sei derart einfältig, dass ein Schulbesuch sinnlos sei. Selbst der Vater hat seine Zweifel an der Intelligenz seines Sohnes. Ich kam in der Schule nie zurecht. Ich war immer der Letzte in der Klasse. Ich hatte das Gefühl, dass meine Lehrer mich nicht mochten. Mein Vater dachte, ich sei dumm, und ich meinte schon fast selbst, dass ich ein Dummkopf sei, erinnert sich Addison später. Nach dem Rauswurf aus der Schule übernimmt Nancy Addison die Ausbildung ihres Sohnes. Und schon bald zeigt sich, dass der kleine Al eine Neigung zu den Naturwissenschaften hat, vor allem zur Physik und zur Chemie. Die Mutter kauft entsprechende Bücher und fördert dieses Talent. Auch wenn sie nicht immer begeistert ist, wenn der Zehnjährige in seinem Zimmer oder in seinem kleinen Labor im Keller mit allerhand Apparaturen und stinkenden Substanzen experimentiert. Er will herausfinden, ob die Theorien aus seinen Büchern zutreffen. Manchmal waren meine Mutter und ich verschiedener Meinung, besonders wenn ich beim Experimentieren alles beschmutzte, erzählt Addison, als er schon längst ein bekannter Erfinder ist. Aber meine Mutter hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Sie verstand mich. Sie ließ mich meinen Neigungen nachgehen. Der Vater beobachtet die Versuche seines Sohnes mit Sorge. Immer wieder schimpft er, Al werde bei einem Experiment irgendwann das ganze Haus in die Luft jagen. Doch die Mutter steht hinter dem jungen Forscher und ist überzeugt, dass er weiß, was er tut. Thomas Alva Edison hat schon mit 12 Jahren ein Problem, das viele Erfinder plagt. Es fehlt ihm an Geld, um seine Versuche zu finanzieren. Deshalb überlegt er, aus welchen Ideen er Kapital schlagen könnte und beginnt mit selbstgebauten Telegraphenanlagen zu experimentieren. Außerdem verkauft er am Bahnhof der Kleinstadt Zeitungen und Süßigkeiten an die Passagiere der anhaltenden Züge. Zu dieser Zeit ist bereits der amerikanische Bürgerkrieg ausgebrochen und die Reisenden sind interessiert an den allerneuesten Nachrichten von der Front. Der 15-jährige Al hat seinen ersten kommerziellen Geistesblitz. Er überredet die Telegraphisten der Eisenbahn, kurze Schlagzeilen der Kriegsberichterstatter an die Ankündigungstafel im Bahnhof zu schreiben. Diesen Schlagzeilen folgt der Hinweis auf die Zeitungen, die Al verkauft. Die Blätter werden ihm von den Kunden fast aus der Hand gerissen. Der bescheidene wirtschaftliche Erfolg macht den jugendlichen Addison wagemutig. Er lernt das Telegrafieren, kauft sich eine kleine gebrauchte Druckerpresse und richtet sich in einem Eisenbahnwaggon eine kleine Werkstatt ein, in der er eine eigene Zeitung herausgibt und druckt, den Weekly Herald. Die Angestellten der Bahn finden das zwar sonderbar, doch sehen sie über die Werkstatt im Gepäckabteil hinweg, weil Addison immer wieder mit kleinen Arbeiten aushilft oder Geschenke verteilt. Doch der Spaß hört auf, als der Junge bei einem seiner Experimente wieder einmal ein Feuer auslöst. Der Schaffner und der Zugführer können die Flammen zwar löschen, Doch in ihrer Wut werfen sie die Druckerpresse und hunderte von Fläschchen und Apparaturen aus dem Waggon. Damit ist Edisons erste Firma bankrott. Er konzentriert sich nun darauf, Telegraphist zu werden. Sobald er gut genug ist, um sich als Telegraphist zu verdingen, geht er auf Wanderschaft quer durch die USA. Oft bleibt er nur wenige Wochen an einem Ort. Immer wieder wird er entlassen, weil er bei der Arbeit nachlässig ist. Einmal kommt es fast zum Zusammenstoß zweier Züge, weil Edison nicht richtig bei der Sache ist und Signale ignoriert oder falsch weiterleitet. Der Grund ist einfach. Der junge Mann verbringt seine Freizeit mit Experimenten, die oft nächtelang dauern, und erscheint meist völlig übermüdet bei der Arbeit, wo er dann jede freie Minute für ein Nickerchen nutzt. Als Telegraphist ist Thomas Alva Edison dafür verantwortlich, Nachrichten aufzunehmen und möglichst schnell und korrekt weiterzugeben. Vielmehr interessiert ihn aber, wie das gesamte Telegraphensystem arbeitet. Nach und nach entwickelt er zahlreiche Verbesserungen, die ihm gutes Geld und das Lob der Eisenbahngesellschaften einbringen, die in den USA zu jener Zeit die wichtigsten Betreiber von Telegraphenlinien sind. Seine erste große Erfindung, die er auch zum Patent anmeldet, macht er in Boston an der Ostküste. Es ist ein Automat für das Parlament, der automatisch die abgegebenen Stimmen der Abgeordneten zählt. Was sich in der Theorie großartig anhört, ist in der Praxis ein Fehlschlag. Der Kongress sieht die Maschine und lehnt sie sofort ab. Ein Politiker erklärt dem enttäuschten Erfinder: Natürlich ist es erstaunlich, dass wir nur noch einen Knopf zu drücken brauchen, um Stimmen abzugeben, und dass diese automatisch und blitzschnell registriert werden. Doch Politik braucht Zeit, Gemächlichkeit und sogar ein bisschen Unordnung. Deswegen können wir Ihre Erfindung nicht brauchen. Es tut uns leid. Für Thomas Alva Edison ist das eine sehr wertvolle Erfahrung. Nachdem der erste Zorn verraucht ist, zieht er seine Konsequenzen. Von nun an will er Produkte nicht mehr nur deswegen entwickeln, weil sie technisch möglich sind. Künftig will er vor allem darauf achten, ob es einen Markt für seine Erfindungen gibt. Außerdem beschließt er, sich fortan nur noch auf seine Versuche zu konzentrieren und den Beruf des Telegraphisten an den Nagel zu hängen. Das tut er aber nicht still und leise, im Gegenteil. Er spielt sein Talent für gute Öffentlichkeitsarbeit voll aus. In einer Zeitung lässt er sogar eine Anzeige schalten. Thomas Alva Edison hat seine Arbeit im Büro der Western Union aufgegeben, um sich von nun an nur noch seinen Erfindungen zu widmen, heißt es darin. Inzwischen ist Edison nach New York umgezogen und verdient gut mit einigen neu entwickelten Telegraphen. Zu seinen Kunden zählen vor allem Banken. Die Börsen erleben einen Boom und es geht darum, Informationen über Kurse sowie über Käufe und Verkäufe so schnell wie möglich an möglichst viele Partner und Kunden zu übermitteln. Die Firma Edisons meldet immer neue Patente an und entwickelt ständig neue Maschinen, um der hohen Nachfrage und den steigenden Ansprüchen gerecht zu werden. Er arbeitet oft Tag und Nacht und erwartet auch von seinen Mitarbeitern hohen Einsatz. Am Ende hält Edison fast das weltweite Monopol an Börsentelegraphen. In einem Jahr meldet er mehr als 30 Patente auf verbesserte Apparate an. Gleichzeitig hält er die Augen offen und beobachtet genau die Trends der Zeit. Als die ersten Telefone auf den Markt kommen, interessiert sich Edison natürlich auch für diese Apparate. Die Geräte von Alexander Graham Bell haben aber eine entscheidende Schwäche. Schon bei einer Entfernung von wenigen Kilometern müssen die Gesprächspartner regelrecht in die Sprechmuschel hineinbrüllen, um angesichts der starken Nebengeräusche einigermaßen verstanden zu werden. Edison entwickelt eine Technik, um die Sprachqualität deutlich zu verbessern. Die entsprechenden Patente sichern ihm ein gutes Einkommen. Außerdem ist er dabei, als die ersten Schreibmaschinen entwickelt werden, die in aller Welt die Büros revolutionieren. Im Alter von 29 Jahren ist Thomas Alva Edison in der Welt der Erfinder, Techniker und Ingenieure ein geachteter Mann. Inzwischen ist er auch Familienvater. 1871 hatte er Mary Stillwell geheiratet, mit der er im Laufe der Ehe mehrere Kinder bekommt. Seine Frau erinnert sich später, es sei ein großer Erfolg gewesen, wenn sie ihren Mann wenigstens für einige Stunden aus seinem Labor locken konnte. Gleich nach der Trauung mit der 16-Jährigen eilt Edison zurück ins Labor, wo er fast bis Mitternacht bleibt. Seine Freunde müssen ihn beinahe mit Gewalt von einem Versuch wegzerren, damit er den Zug zu seiner Hochzeitsreise noch erreicht. Der Erfinder arbeitet unermüdlich. Fast schon manisch feilt er an jedem Detail, egal wie lange es dauert und wie viele Nerven ihn die Arbeit kostet. Das Geheimnis ist, unermüdlich und unaufhörlich zu arbeiten und immer weiter zu arbeiten. Eine Erfindung braucht nur 10% Inspiration. Der Rest ist Schweiß und Mühe, sagt er über seine Arbeit. Seine Mitarbeiter und Kompagnons begegnen dem genialen Erfinder mit großem Respekt. Während Kritiker vermuten, dass in Edisons Labor und in der Fabrik in Menlo Park bei New York eher ziellos und auf gut Glück geforscht wird, wissen sie genau, dass ihr Chef sehr methodisch vorgeht. Jede Erfindung bringt ein paar neue Ideen hervor, aus denen oft wieder neue Projekte entstehen. Doch sein Lieblingsthema ist bald der Schall. Bisher ist es zwar einigen Forschern gelungen, Schallwellen etwa von menschlicher Sprache mit Hilfe von Wachszylindern aufzunehmen, doch niemand hat es zu Wege gebracht, diese Informationen abzurufen, wieder hörbar zu machen. Im Jahr 1877 ist es soweit. Edison nutzt seine Erfahrungen aus dem Telefonmarkt und verwendet eine Art Telefonmembran, in die der sogenannte Phonograph, also der Tonschreiber, die umgewandelten Schallsignale einritzt. Diese Signale werden wiedergegeben, wenn eine Edelsteinspitze die eingeritzten Signale abliest und über eine weitere Membran an einen großen Trichter aus Metall weitergibt, indem sie dann verstärkt und wieder hörbar gemacht werden. Die erste Phonogrammaufnahme der Geschichte ist ein kleines Lied, das einer der Arbeiter in Menlo Park in den Aufnahmetrichter des Phonographen singt. Wenige Minuten später staunt die Belegschaft, als genau dieses Lied wie von einer Zauberstimme aus dem Wiedergabetrichter zu hören ist. Auf einen Schlag ist Thomas Alva Edison weltberühmt. Zeitungen und Wissenschaftszeitschriften rund um den Globus berichten über den Phonographen und das Labor in Menlo Park wird von Besuchern geradezu gestürmt. Viele der ersten Hörer können nicht glauben, dass sie wirklich die Aufzeichnung einer Stimme erleben. Immer wieder blicken sie sich verstohlen um, ob das Ganze nicht nur ein großer Betrug ist, etwa ein Bauchrednertrick. Doch nach und nach erkennen auch die Kritiker die Genialität des Apparates an, der auf den ersten Blick auf einer sehr einfachen Technik beruht. Berühmt wird der Phonograph nach einer Vorführung im Weißen Haus. Der kommerzielle Durchbruch des Gerätes lässt aber auf sich warten. Denn die Maschine ist zwar für die amerikanischen Zuhörer zunächst durchaus kurios und faszinierend, aber sie hat eine entscheidende Schwäche. Es lassen sich nur Aufnahmen speichern und abspielen, die maximal eine Minute lang sind. Es dauert Jahrzehnte, bis Edisons Firma und einige Konkurrenten die Vorläufer heutiger Schallplatten entwickeln, auf denen sich ganze Lieder oder sogar komplette Konzerte verewigen lassen. Erst diese Geräte lassen sich auch millionenfach verkaufen und bringen Edison ein Vermögen ein. Für Thomas Alva Edison ist der Phonograph nur ein Produkt unter vielen. Er ruht sich nicht auf seinem Ruhm aus, sondern nimmt gleich das nächste Projekt in Angriff. So baut er in Menlo Park das erste Filmstudio der Welt, weil er an den Siegeszug des Kinos glaubt. Außerdem vertieft er sich in das Thema elektrisches Licht. Zu dieser Zeit findet rund um den Globus ein regelrechter Wettlauf statt. Der Firma, die als erste eine technisch zuverlässige und vor allem billige Lichterfindung auf den Markt bringen kann, winken Millioneneinnahmen. Edison und seine Mitarbeiter führen scheinbar endlose Versuchsreihen durch und scheitern in Tausenden von Experimenten. Doch am Ende hat Edison den entscheidenden Gedankenblitz. Er macht mit Hilfe von Kohlenwasserstoff Bambusfasern zu elastischen und haltbaren Glühfäden mit langer Brenndauer und entwickelt ein Gewinde, mit dem die Kunden die neuen Glühbirnen gefahrlos in eine standardisierte Halterung einschrauben können. Am 4. November 1879 reicht Edison das wichtigste Dokument seines Lebens ein, die Patentschrift über die elektrische Kohlefadenglühbirne. Am 27. Januar 1880 wird das Patent erteilt. Kurz darauf beginnt die Vermarktung. Die neuen Glühbirnen verkaufen sich wie von selbst. Zunächst zahlt Thomas Alva Edison gewaltig drauf, denn er verkauft sie unter dem Herstellungspreis, um möglichst schnell den Markt zu durchdringen. Die hohe Nachfrage sorgt aber dafür, dass schnell der Punkt erreicht ist, an dem Edisons Glühbirnenfabriken profitabel arbeiten. Danach ist die Produktion der Lampen eine Lizenz zum Gelddrucken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Thomas Alva Edison ein gemachter Mann. Er verfügt über mehr Patente als jeder andere und seine Erfindungen werfen Millionensummen ab. Dennoch führt das Genie oder der Professor, wie ihn die Zeitungen nennen, kein Luxusleben. Das meiste Geld steckt er gleich wieder in die Forschung, aus der fast täglich neue Produkte rund um Elektrizität, Licht und Ton hervorgehen. Im Jahr 1927 wird er zum Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften ernannt. Ein Jahr darauf verleiht ihm das Parlament die Goldmedaille des Kongresses. Zu diesem Zeitpunkt lassen seine Kräfte aber schon merklich nach. Im Jahr 1931 erkrankt er schwer. Vor seinem Haus versammeln sich die Reporter. Als er am 18. Oktober im Alter von 84 Jahren stirbt, heißt es im ersten Telegramm, die Lampe ist für immer erloschen. Mit Edison stirbt einer der genialsten Erfinder aller Zeiten, der den Grundstein für viele Produkte legt, die auch noch lange nach seinem Tod das Leben der Menschen bereichern. Eine amerikanische Zeitschrift schreibt später, Edison verdiene den Dank und den Respekt von jedem, der telefoniert, einen Film sieht, Musik von Schallplatte hört oder einen Lichtschalter betätigt. Vincent van Gogh, 1853 bis 1890. Abwechselnd wirft Vincent van Gogh einen Blick auf seine Staffelei, dann in den Spiegel. Ungeschönt bringt er zu Papier, was er sieht. Einen kranken Mann von 36 Jahren, mit struppigem roten Bart und einem gequälten Zug um den Mund. Der durchdringende, leidenschaftliche Blick zieht den Betrachter in seinen Bann. Was ist mit diesem Mann? Aus der kühlen, in Grau, Grün und Blau gehaltenen Szenerie sticht Van Goghs Kopf gleich einer Flamme hervor. Ganz still steht der Mann da. Doch wie lange noch? Der unruhige blaue Hintergrund scheint ihn mit sich fortreißen zu wollen. Van Gogh malt dieses Selbstporträt 1889 in einem Atelier, das er sich in der Heilanstalt von Saint-Rémy eingerichtet hat. Zu diesem Zeitpunkt ist der niederländische Maler bereits schwer krank, gleichzeitig aber auch auf dem Höhepunkt seiner Schaffensperiode angekommen. Zeitlebens malt er seine Bilder in großer Erregung und mit Leidenschaft. Nur die Maltechnik verändert sich im Laufe der Jahre. Als Motive wählt Van Gogh Gegenstände aus der Natur, in denen er charaktervolle Symbole für den Schmerz und den Lebenskampf der Menschen sieht. Mit seinem bemerkenswerten Œuvre, das er dank seines Schaffensdrangs und seiner Begeisterung in nur 10 Jahren geschaffen hat, ist Van Gogh neben Paul Cézanne einer der Wegbereiter der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts. Obwohl Van Gogh heute zu den herausragenden Malerpersönlichkeiten des ausgehenden 19. Jahrhunderts gezählt wird, ist sein Leben von persönlichen Misserfolgen gezeichnet. Das Leben des Künstlers lässt sich anhand ergreifender Briefe, die er seinem Bruder Theo schreibt, nachvollziehen. Der ist ein angesehener Kunsthändler, kann aber nie ein Bild von Vincent verkaufen. Vincent van Gogh wird am 30. März 1853 in dem niederländischen Dorf Groot-Sundert nahe der belgischen Grenze als erster Sohn eines Pastors geboren. Fünf weitere Geschwister folgen. Schon in seinen frühen Lebensjahren liegen seine Interessen vor allem auf den zwei Gebieten, die sein ganzes Leben bestimmen sollen. Er betreibt ein intensives Bibelstudium und besucht häufig Museen. Mit 16 Jahren beginnt er in Den Haag eine Lehre in der Kunsthandlung seines Onkels. Später arbeitet er in Filialen in Brüssel, London und Paris. Zunächst scheint Vincent wie geschaffen für den Beruf des Kunsthändlers zu sein. Seine tiefe religiöse Prägung beeinflusst jedoch auch seine Kunstauffassung und führt immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Kunden und Kollegen. Als sein Onkel das Unternehmen 1876 an einen neuen Besitzer übergibt, ist für Vincent dort kein Platz mehr. Er wird entlassen. Zunächst verdingt sich Vincent van Gogh nach seiner Entlassung als Aushilfslehrer für Deutsch und Französisch. Diese Sprachen beherrscht er fließend und das Unterrichten fällt ihm leicht. Aber die Arbeit ist schlecht bezahlt und macht ihm keinen Spaß. Er beschließt, Theologie zu studieren. Doch aufgrund seines rastlosen und impulsiven Charakters bricht er das Studium bald wieder ab. Als Laienprediger geht van Gogh 1878 in das südbelgische Kohlerevier Borinage. Die extremen Arbeitsbedingungen der Bergarbeiter schockieren ihn zutiefst. Er beginnt, das Leben der Arbeiter und Bauern zu zeichnen, in vorwiegend dunklen und eintönigen Farben. »1880 beschließt van Gogh, er ist nun 27 Jahre alt, Künstler zu werden. Zunächst übt er sich vor allem in Landschafts- und Stadtansichten. Ganz besonders angetan ist der junge Maler aber vom Porträtmalen. Neben dem Unterricht, den er von dem bekannten Maler Anton Mauff, einem angeheirateten Vetter, erhält, nimmt van Gogh auch an Seminaren der Brüsseler Kunstakademie teil.« Doch hält es ihn nie lange an einem Ort. Den Umgang mit Pinsel und Farbe bringt er sich schließlich überwiegend selbst bei. Unterstützt wird er dabei von seinem 2 Jahre jüngeren Bruder Theo, mit dem ihn Zeit seines Lebens eine enge Beziehung verbindet. Nach einer unglücklichen Liaison mit Sian Hornig, einer schwangeren, unverheirateten Frau, zieht van Gogh im Herbst 1883 in die Provinz Drenthe, um dort Landschaften und das Leben der Bauern in Bildern festzuhalten. In diesem dünn besiedelten Landstrich im Nordosten der Niederlande hält es der junge Maler jedoch nur 3 Monate aus. Einsamkeit und der Mangel an Material und Modellen treiben ihn zurück zu den Eltern, die inzwischen in einem Dorf im südlicher gelegenen Brabant wohnen. Hier befasst sich van Gogh mit der Darstellung von Webern und Bauern. Wie sein großes Vorbild Jean-François Millet will er das Leben der einfachen, hart arbeitenden Menschen wiedergeben. Es entstehen Landschaftsbilder in dunklen, freudlosen Farben. Im darauffolgenden Winter fertigt van Gogh mehr als 40 Studien von Bauern und Bäuerinnen an und bemüht sich dabei, ihre charakteristischen Züge herauszuarbeiten. Die Kartoffelesser ist das bekannteste Bild aus dieser Serie. In dieser Schaffensphase will er die Wirklichkeit nicht idealisieren oder verfremden, sondern ein realistisches Bauerngemälde anfertigen. Und so fällt der Blick des Betrachters in eine typische Bauernstube des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Um einen Tisch herum sitzen 5 Männer und Frauen, müde und erschöpft bei einer kargen Kartoffelmahlzeit. Die Stube ist nur spärlich beleuchtet. Das Bild ist voller Details und auch die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Personen sind minutiös herausgearbeitet. Van Gogh wählt diese schwierige Komposition, um sein Können unter Beweis zu stellen, denn mit diesem Bild erhofft er sich nun endlich den künstlerischen Durchbruch. Doch auch für dieses meisterhafte Gemälde erntet er hauptsächlich herbe Kritik. Frustriert macht sich van Gogh im Winter 1885 in die belgische Hafenstadt Antwerpen auf, um seine Fähigkeiten im Figurenmalen zu vertiefen. Einige Monate studiert er an der Königlichen Akademie der schönen Künste. Doch auch hier hält es ihn nicht lange. Die Briefe seines Bruders Theo, der bereits seit mehreren Jahren als Kunsthändler in Paris arbeitet, machen ihn immer neugieriger auf die jüngsten Entwicklungen in der Malerei. So reist er im Frühjahr 1886 weiter in die französische Hauptstadt und bezieht bei seinem Bruder im Künstlerviertel Montmartre Quartier. Der Aufenthalt in Paris verschafft ihm neue Impulse und wirkt sich entscheidend auf sein späteres Schaffen aus. Die Studien der Pariser Zeit sind Experimente. Es sind Zeichen der Erneuerung. Monatelang arbeitet er im Atelier des befreundeten Malers Fernand Cormont an Studien, die er anhand von Gipsplastiken anfertigt, und an Zeichnungen, für die er sich lebende Modelle zum Vorbild nimmt. Paris ist im ausgehenden 19. Jahrhundert der Treffpunkt begnadeter Künstler, und so befindet sich Van Gogh in bester Gesellschaft. Nach und nach macht er die Bekanntschaft von gleichgesinnten jungen Künstlern wie Pablo Picasso, Paul Gauguin, Paul Signac und Henri de Toulouse-Lautrec. In der französischen Hauptstadt kommt er auch auf den Geschmack des Kultgetränkes Absinth. Bis zu seinem Lebensende wird er, leider erfolglos, darum kämpfen, von dieser Droge wieder loszukommen. Die ihn ständig quälende Geldnot verbietet es Van Gogh, Geld für Modelle auszugeben, und das, obwohl er fasziniert ist von den Gesichtern der Menschen. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als für seine Experimente mit Farben und Maltechniken das eigene Gesicht zu verwenden. 2 Jahre verbringt er in Paris und malt über 27 Selbstbildnisse. Van Goghs Malstil verändert sich in diesen Jahren radikal. Inspiriert durch den Impressionismus werden die Farben seiner Bilder leuchtend und hell. Er ist der Auffassung, dass es heute ebenso wichtig ist, durch den Impressionismus zu gehen, wie man früher durch ein Pariser Künstleratelier gehen musste. Dieser Einfluss bewirkt, dass die Darstellung der Gegenstände nicht mehr realistisch ist, sondern sich Farben und Formen zunehmend von der Vorlage entfernen. Auch für den Stil der Pointillisten kann sich Van Gogh begeistern. Viele seiner Gemälde baut er nun aus kleinen Punkten und Strichen in hellen und klaren Farben auf. Eine weitere wichtige Inspirationsquelle sind für Van Gogh japanische Holzschnitte, die der Künstler selbst sammelt. In einigen Gemälden kopiert er diese Drucke sogar regelrecht. Bei anderen lässt sich der Einfluss an der ausgefallenen Komposition, den kräftigen Farben und den scharfen Konturen ablesen. Müde von der Hektik des Pariser Großstadtlebens und auf der Suche nach Wärme und Ruhe macht sich Van Gogh am 20. Februar 1888 mit dem Zug auf den Weg in die südfranzösische Stadt Arles. Er lässt sich von der Landschaft, dem Licht des Südens und wieder einmal vom Leben auf dem Lande inspirieren und malt fast ununterbrochen. Es entstehen Gemälde mit blühenden Obstbäumen und den Kornfeldern vor den Toren der Stadt. Das bekannteste Bild aus dieser Zeit sind die Boote am Strand. Als Künstler interessiert sich Van Gogh nun nicht mehr für die Farben der Realität. Er will vielmehr durch die Verwendung dramatischer, vibrierender Farben unterschiedliche Gefühle ausdrücken. Damit ist er ganz das Kind seiner Zeit. Denn die Kunst der Moderne will nicht mehr nur die Wirklichkeit abbilden, sondern eine Aussage zum Wahrgenommenen machen und vor allem Empfindungen transportieren. Van Goghs Bilder zeigen mit ihrer züngelnden Linienführung und der entfesselten Farbigkeit einen heftig erregten Malduktus, der den Expressionismus beeinflussen wird. Im Gelben Haus, das er Mitte Mai 1888 in Arles mietet, will Van Gogh mit seinem Freund Paul Gauguin und anderen Malern eine Künstlerkolonie gründen. Für die Dekoration des Hauses malt er unter anderem die berühmten »Stillleben mit Sonnenblumen«. Nach langem Drängen Van Goghs trifft Gauguin im Oktober endlich ein. Doch es kommt schnell zu Spannungen, da die Vorstellungen der beiden Künstler von dem, was die Malerei ausmacht, zu verschieden sind. Der Konflikt verschärft sich, bis es am Vorweihnachtsabend zum Eklat kommt. Bei einem heftigen Streit bedroht Van Gogh den Freund mit einem Messer, und schneidet sich danach in einem Wutanfall ein Stück seines eigenen rechten Ohrs ab. Er erleidet einen Zusammenbruch und wird in das Hospital von Arl eingewiesen. Es stellt sich heraus, dass er an einer Form der Epilepsie leidet. Immer wieder wird Van Gogh in der folgenden Zeit von epileptischen Anfällen und Wahnvorstellungen heimgesucht. Er zieht sich immer mehr zurück und gibt sich ganz der Malerei hin. Nachdem sein Zustand sich nicht bessert, sucht Van Gogh die Heilanstalt von Saint-Rémy-de-Provence, einem Städtchen unweit von Arles, auf. Auch in dieser schweren Zeit steht ihm sein Bruder mit zahlreichen Besuchen und mit finanzieller Unterstützung zur Seite. So ist es ihm möglich, ein Einzelzimmer und ein Atelier zu bekommen. Van Gogh zeichnet und malt die Welt seiner direkten Umgebung, die Flure, die Zimmer und die Insassen, den Garten und die Aussicht aus dem Fenster. Wenn sein Gesundheitszustand es zulässt, darf er auch außerhalb der Anstalt arbeiten. Er schafft Landschaften mit Zypressen und Olivenbäumen, die sich dank der lebendigen Pinselführung zu bewegen scheinen. Die Farben sind nun sanfter und nicht mehr so grell wie auf den Bildern aus Arles. Es entstehen Gemälde mit ekstatischer Ausdruckskraft, darunter auch im Jahr 1889 sein bedeutendstes Werk »Die Sternennacht«. An den Tagen, an denen er nicht im Freien arbeiten kann, konzentriert sich Van Gogh auf andere Themen. Er befasst sich mit Reproduktionen von Werken berühmter Meister wie Rembrandt, Delacroix und Millet. Diese Drucke kopiert er mit dem ihm eigenen Malduktus und in seinen Farben. Die Zeiten zwischen seinen Anfällen erlebt er als besonders schöpferische Perioden, in denen Meisterwerke wie Kornfeld mit Schnitter und Iris entstehen. Van Gogh will nicht länger in der Anstalt bleiben und es verlangt ihn immer stärker nach dem Norden. Im Mai 1890 zieht er nach Auvers-sur-Oise, einem Künstlerdorf in der Nähe von Paris. Dort nimmt er Kontakt mit Dr. Gachet auf, einem Arzt, der selbst malt und Kunst sammelt. Die beiden freunden sich an. Dr. Gachet hilft Van Gogh, wenn nötig, mit ärztlichem Rat und bringt ihm die Technik des Radierens bei. Von seinem Freund und dessen Tochter fertigt Van Gogh mehrere Porträts an. Begeistert von der neuen Umgebung, schreibt er an seinen Bruder Theo: »Wirklich, es ist wunderschön. Dies ist das echte Landleben, charakteristisch und malerisch.« Inspiriert von den Weingärten, den strohgedeckten alten Häusern und den Kornfeldern, verfertigt er in kurzer Zeit eine große Zahl von Gemälden und Zeichnungen, deren Höhepunkte mehrere breitformatige Landschaften wie das Kornfeld mit Krähen sind. Auch in dieser Zeit ändert er seine Gestaltungsweise. Die Formen werden aufgebrochen und deren Rudimente zugunsten einer absoluten Bildwirkung verselbstständigt. Diese Gestaltungsweise deutet bereits auf den Jugendstil voraus. Obwohl er sehr produktiv ist, in den letzten 70 Tagen vor seinem dramatischen Tod malt der Niederländer im Schnitt ein Bild pro Tag und seine Arbeit immer mehr Anerkennung findet, ist Van Gogh in den letzten Wochen seines Lebens häufig sehr niedergeschlagen. Theo, der mit seinem Gehalt die eigene Familie, den Bruder und die Mutter unterhält, erwägt, bei seiner Firma zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Vincent sorgt sich um die Zukunft und schreibt Theo, er fürchte, ihm und seiner Familie zur Last zu fallen. Am 27. Juli 1890 schießt sich Van Gogh in die Brust und stirbt zwei Tage später im Beisein seines Bruders Theo. Der stirbt nur ein halbes Jahr nach ihm. Die beiden Brüder finden ihre letzte Ruhestätte nebeneinander auf dem Friedhof von Auvers-sur-Oise. Nach Van Goghs Tod rufen seine Bilder, aber auch sein tragisches Leben, das von unglücklichen Liebesaffären, fehlender Anerkennung, finanziellen Schwierigkeiten und von Krankheit geprägt war, eine große und anhaltende Faszination hervor. Es gehört zum tragischen Schicksal Van Goghs, dass er zu Lebzeiten nur ein einziges Bild verkaufen konnte. Seine Bilder heute aber zu den wertvollsten der Welt gehören. Thank you.